Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Jena, den 27. Dezember 89. Mein letzter Brief hat dir gesagt, dass ich mich doch entschlossen habe, die ersteren Jahre noch hier zuzubringen. Zur Beruhigung der Mutter muss ich diesen Weg vorziehen, weil ich ihr nicht so überzeugend, als es mir ist, dartun kann, dass ich durch meinen Abgang von der Universität von meinen künftigen Aussichten nichts verlöre. Hier kann ich freilich eine bessere Versorgung auf eine anständigere Art abwarten und vielleicht mit besserem Erfolg einleiten, als wenn ich ohne ein sicheres Brot bin und ihrer mehr nötig zu haben scheine. Dem Herzog habe ich um eine Pension geschrieben und erwarte nun jeden Tag die Entscheidung. Sie mag aber ausfallen, wie sie will, so ändert sie nichts an meinem Entschluss. Gibt er mir einige hundert Taler, so kann ich ohne Anstand hier leben und werde mich auch nicht eben mit Kollegien überhäufen. Versagt er mir die Pension, so bleibe ich deswegen doch hier, lese aber gar nichts oder nichts als ein einziges Kollegium. Habe ich alle meine Zeit für mich, so komme ich ohne Pension aus und gewinne an Unabhängigkeit und Interesse der Beschäftigung, was ich etwa an Bequemlichkeit des Erwerbs dadurch verliere. Es kommt alles darauf hinaus, ob ich die zwei ersten Jahre in jedem 600 Taler gewiss erwerben kann, denn mit 800 Talern kann ich ohne Anstand hier leben. Dass mir jenes nicht schwer werden wird, begreifst du, auch wenn es bloß durch die Talia geschähe. Den Gewinn der Memoire rechne ich noch gar nicht. Schlagen sie ein, so habe ich etwas, wovon Schulden bezahlt werden können. Ich hoffe, die Mutter auch in dem Falle zu beruhigen, wenn der Herzog jetzt nichts für mich tut. Auf jeden Fall aber hat sie kein Veto in Rücksicht auf die Zeit meiner Trauung, denn was Lottchen erhält, ist väterliches Vermögen und ganz unabhängig von dem Willen der Mutter. Du kannst es also für etwas Entschiedenes halten, dass unsere Verbindung nach Ostern vor sich geht, entweder im Mai oder Junius, nicht später. Ich zähle mit Zuverlässigkeit darauf, dass ich in 2, höchstens 3 Jahren eine, wäre es auch akademische Stelle erhalte, wo mich ein fixer Gehalt über alle Sorgen sicher stellt und wobei mich eine bessere Bekanntschaft mit der Geschichte, die ich unterdessen mache, auch in der Arbeit erleichtert. Ich werde auch außer Mainz und Berlin noch an einigen anderen Plätzen Konnexionen suchen und unterhalten. Wegen der nötigen Einrichtung am Anfang bin ich nicht in Sorgen. Vieles kann die Mutter Lengefeld in diesem Stück uns erleichtern. Möble schaffe ich mir nicht an, auch brauche ich bloß das Nötige, und dies ist hier nicht so viel. Aus meinem letzten Brief wirst du dieses ersehen haben. Wenn wir ganz isoliert hier leben, so kann ich mir die hiesige Existenz leidlich denken. Mit Paulus bin ich genau liiert. Die Beulwitz und aus Weimar die Stein bringen schon einige Abwechslung Abwechselung in unseren Umgang, wie wenig ich für mich ihn brauche, weißt du ohnehin. Unsere bloße Korrespondenz gibt mir mehr, als hier die Reinholds und Hufelands mir geben. Lebe wohl, ich habe noch einen Brief von dir zu erwarten, den du mir versprochen hast. Minna und Dorchen, viele Grüße von mir und von den beiden. Adieu. S.